Jacqueline schwieg. Er fühlte in jedem Toten und auch in jedem fremden Menschen einen unzerstörbaren Rest von Wärme und Verwandtschaft, wenn er ihn küsste oder sich an ihn schmiegte. Pruschewski konnte den Blick nicht von der Verstorbenen wenden. Mit leichten und hitzigen Schritten war sie einst auf ihn zugekommen, und als er sah, wie sie sich gesenkten Blicks, wie vor Kummer schwankend, wieder entfernte, da wünschte er sich den Tod. Seitdem hat er dem Wind auf dieser trostlosen Welt gelauscht und sich nach ihr gesehnt. In dem Augenblick seiner Jugend, da er nicht den Mut aufbrachte, dieser Frau und seinem Glück nachzueilen, hat er sie wahrscheinlich schutzlos dem Leben ausgeliefert, so dass sie sich schließlich außerstande, die Qual länger zu ertragen, hier verkrochen hatte, um vor Hunger und Gram zu sterben. Jacqueline hatte sie bei seinem Kuss auf den Rücken gedreht, der unter dem Kinn durchlaufende, am Scheitel verknotete Bindfaden verhinderte, dass die Lippen auseinanderklafften, auf den entblößten Beinen wuchs Haarflaum dicht wie Wolle, Krankheit und Obdachlosigkeit hatten irgendwelche Urkräfte geweckt und die Tote zu Lebzeiten in ein befälltes Tier verwandelt. »Genug jetzt«, sagte Jacqueline. »Mögen die anderen toten Dinge sie beschützen«, es gibt ja ebenso viel Totes wie Lebendiges, und deshalb sind die Toten nicht einsam. Jacqueline streichelte die Mauersteine in der Wand und hob so dann ein Stück Schrott, dessen einstiger Zweck sich nicht mehr feststellen ließ, auf und legte es neben die Verstorbene, dann gingen er und Pruschewski hinaus. Die Frau blieb zurück, in jenem stehen gebliebenen, nunmehr ewig währenden Alter, in dem sie gestorben war. Sie hatten den Hof schon überquert, als Jacqueline noch einmal zurückging und die zu der Toten führende Tür mit Ziegelbruch, geborstenen Steinplatten und anderem schwerem Material verrammelte. Pruschewski sah untätig zu. »Wozu schuftest du dich ab?« fragte er. »Wozu?« wunderte sich Jacqueline. »Die Toten sind doch Menschen.« »Aber sie braucht doch nichts mehr.« »Sie nicht. Aber ich brauche sie.« Irgendwas vom Menschen muss doch übrig bleiben, sonst habe ich, wenn ich das Leid der Toten und ihre Knochen sehe, das Gefühl, wozu lebst du denn? Die Sonne stand schon hoch am Himmel und die Arbeitszeit hatte längst begonnen. Jacqueline und Pruschewski gingen deshalb im Eilschritt zur Baugrube durch ungepflasterte Straßen, wo dichtes Falllaub die Samen des nächsten Sommers verbarg und wärmte. An diesem Abend stellten die Erdarbeiter den lautsprecherischen Trichter nicht an, sondern setzten sich nach dem Essen hin und betrachteten das kleine Mädchen, womit sie allerdings die radiofizierte Kulturarbeitergewerkschaft sabotierten. Jartschew hatte am Morgen den Entschluss gefasst, nur noch den Zeitpunkt abzuwarten, wo dieses kleine Mädchen und die übrigen Kinder ein wenig größer geworden wären, um dann sämtliche erwachsenen Bewohner dieser Gegend abzumorksen. Er allein wusste, dass die UdSSR von Feinden des Sozialismus, Egoisten und sonstigem Natterngezücht verseucht war und fand insgeheim darin Trost, dass es ihm in naher Zukunft gelingen würde, sie massenweise umzulegen. Als einzige wollte er die Proletarierkinder und die unschuldigen Waisen am Leben lassen. »Was bist du denn für eine?« fragte Savronov das Mädchen. »Was waren denn Papa und Mama von Beruf?« »Ich bin niemand«, sagte das Mädchen. »Was heißt niemand? Es musste doch ein Prinzip weiblichen Geschlechts wohlgesonnen gewesen sein, dass es dich unter der Sowjetmacht zur Welt gebracht hat.« »Ich wollte gar nicht geboren werden. Ich hatte Angst, dass ich eine Mutter von den Burschnis kriege.« »Wie bist du dann trotzdem zur Welt gekommen?« Das Mädchen senkte vor Verlegenheit und Furcht den Kopf und zupfte an seinem Hemd. Sie wusste ja, dass sie hier vom Proletariat umgeben war, und deshalb passte sie auf, sich nicht zu verraten, so wie die Mutter sie geheißen hatte. »Dafür weiß ich, wer der Oberste ist.« »Na?« Safronow spitzte die Ohren. »Der Oberste ist Lenin, und danach kommt Badjoni. Als sie noch nicht da waren und überall bloß Burschnis lebten, da habe ich mich nicht zur Welt bringen lassen. Aber wie Lenin gekommen ist, da bin ich gleich hinterhergekommen.« »Also Mädchen«, sagte Safronow überwältigt, »eine fortschrittliche Frau, deine Mutter. Und wie tief ist unsere Sowjetmacht verwurzelt, wenn die kleinen Kinder ihre eigene Mutter nicht kennen, dafür aber den Genossen Lenin.« Der fremde Bauer mit den gelben Augen winselte in einer Ecke vor sich hin, offenbar aus einem ganz bestimmten Leidensgrund, worin dieser bestand, verriet er aber niemandem, sondern versuchte, sich bei allen lieb Kind zu machen. Seine sehnsuchtskranke Vorstellung gaukelte ihm das Bild eines Dorfes im Roggenfeld vor. Sanft strich der Wind darüber hinweg und drehte die Flügel einer Mühle, die ein friedvolles täglich Brot mahlte. So hat er bis vor nicht allzu langer Zeit gelebt, gesättigten Leibes und in der Seele das Familienglück. Und wie viele Jahre er auch Ausschau gehalten hatte, in die Weite des Raumes und in die Zukunftszeit, immer hat er am Ende der Ebene, in der sein Dorf stand, nur die Verschmelzung von Himmel und Erde gesehen, und das Licht der Sonne und der Sterne über seinem Haupt war ihm unerschöpflich erschienen. Um den Gedanken Einhalt zu gebieten, legte sich der Bauer auf den Boden und ließ, so schnell er konnte, dem drängenden Tränenstrom freien Lauf. »Hör endlich auf, dich zu grämen, Kleinbürger«, gebot ihm Safronow. »Wir haben jetzt ein Kind hier. Weißt du denn nicht, dass bei uns das Leiden annulliert werden muss?« »Ja«, Genosse Safronow, »meine Augen sind schon wieder trocken«, erklärte der Bauer. »Aus lauter Rückständigkeit wurde mir ein bisschen schwer ums Herz.« Das kleine Mädchen stand auf und lehnte den Kopf gegen die Bretterwand. Sie begann, die Mutter zu vermissen und sich vor dem ungewohnten nächtlichen Alleinsein zu fürchten. Und weiter musste sie daran denken, wie traurig es für die Mutter sei, da zu liegen und zu warten, bis ihr kleines Töchterchen als Greisin stürbe. »Wo ist der Bauch?« fragte sie die vielen sie anstarrenden Menschen. »Worauf soll ich schlafen?« Sofort legte sich Tschiklin aufnahmebereit auf den Boden. »Und essen?« fragte das Mädchen. »Er sitzt da wie lauter Julias. Aber zu essen gebt ihr mir nichts.« Schatschew kam auf seinem Wagen angerollt und hielt ihr Geleefrüchte hin, die er am Vormittag beim Leid eines Lebensmittelgeschäftes requiriert hatte. »Iss, du armes Wurm. Was aus dir mal wird, weiß noch keiner. Aber was aus uns wird, ist schon klar.« Das Mädchen aß die Geleefrüchte und legte den Kopf auf Tschiklins Bauch. Sie war blass vor Müdigkeit, und in Schlaf sinkend fasste sie Tschiklin um, so wie sie es bei der Mutter getan hatte. Safronow, Woschew und die anderen Arbeiter konnten sich nicht satt sehen an dem schlafenden kleinen Wesen, das einst über ihren Gräbern Macht ausüben und auf einer mit ihren Knochen vollgestopften, friedvollen Erde leben würde. »Genossen«, Safronow suchte die allgemeine Stimmung zu formulieren, »vor uns liegt im bewusstseinslosen Schlafzustand ein faktischer Bewohner des Sozialismus. Dem Radio und dem übrigen Kulturmaterial entnehmen wir zwar die Linie, haben jedoch nichts Greifbares in der Hand. Hier aber ruht die Substanz der schöpferischen Arbeit und das Kampfziel der Partei, ein kleines Menschlein, dazu bestimmt, ein Element des Weltganzen zu bilden. Deshalb ist es erforderlich, die Baugrube so ungestüm wie möglich zu vollenden, damit das Haus binnen kurzem erstellt wird und das Kinderpersonal hinter seinen steinernen Mauern Schutz findet vor Wind- und Erkältungskrankheiten.« Woschew nahm die kleine Hand in die seine und betrachtete das Mädchen so, wie er als Kind den Engel an der Kirchenwand bestaunt hatte. Dieser schwache Körper, der verwaist unter fremde Menschen geraten war, würde dereinst den warmen Strom des Lebenssinns erfühlen, und seine Verstandeskräfte würden eine Zeit erfassen, vergleichbar mit dem ersten Schöpfungstag. Auf der Stelle wurde der Beschluss gefasst, ab morgen eine Stunde früher mit der Schachtarbeit zu beginnen, um den Termin der Grundsteinlegung und den der nachfolgenden Bauarbeiten vorzuverlegen. »Als Krüppel begrüße ich euren Entschluss, aber mithelfen kann ich nicht«, sagte Schatschew. »Ihr müsst so oder so umkommen. Und in eurem Herzen ist gar nichts. Da ist es schon besser, ihr liebt ein kleines, lebendiges Wesen und richtet euch selber durch Arbeit zugrunde. Aber vorläufig dürft ihr noch am Leben bleiben.« In Anbetracht der kühlen Jahreszeit zwang Schatschew den Bauern, seinen Rock auszuziehen und ihm den Kind für die Nacht abzutreten. Der Bauer hatte ja sein Leben lang Kapitalismus angehäuft und genügend Zeit gehabt, sich mit Wärme zu versorgen. Seine freien Tage verbrachte Bruschewski mit Betrachtungen oder er schrieb Briefe an seine Schwester. Der Augenblick, wo er die Marke aufklebte und den Brief in den Kasten warf, verschaffte ihm jedes Mal ein stilles Glücksgefühl, als gäbe es doch jemanden, der seiner bedurfte, der ihn ermunterte, am Leben zu bleiben und seine Kräfte für das Allgemeinwohl einzusetzen. Die Schwester schrieb ihm so gut wie nie, sie hatte viele Kinder, war abgehärmt und lebte in einer Art Bewusstseinslähmung. Nur einmal im Jahr, zu Ostern, schickte sie dem Bruder eine Karte folgenden Inhalts: »Christus ist auferstanden, lieber Bruder. Bei uns ist alles beim Alten. Ich koche und wasche, die Kinder werden größer. Mein Mann hat eine höhere Lohnstufe. Er bringt jetzt 48 Rubel nach Hause. Komm und besuch uns, deine Schwester Anja.« Pruschewski trug die Karte lange in der Tasche mit sich herum. Er las sie immer wieder und manchmal weinte er dabei. Er unternahm weite Spaziergänge, allein. Einmal blieb er auf einem Hügel abseits von Stadt und Straße stehen. Das Wetter war diesig, trübe, undefinierbar, als habe die Zeit ihren Fortgang eingestellt. An solchen Tagen schlummern Pflanzen und Tiere, und die Menschen gedenken ihrer Eltern. Pruschewski versenkte sich in die nebelverhangene Greisenhaftigkeit der Natur, aber aufschauend erblickte er am äußersten Rande weiß und ruhevoll dastehende Häuser, die heller leuchteten, als es Licht und Luft dieses Tages erwarten ließen. Er kannte weder den Namen dieser fertigen Neubauten noch ihre Bestimmung. Unverkennbar war jedoch, dass sie nicht nur um eines Zweckes willen geschaffen waren, sondern auch, um die Menschen froher zu machen. Mit der Verwunderung dessen, der es gewohnt ist, das Entmutigende für selbstverständlich zu halten, nahm er die präzise Zartheit und die unterkühlte, geballte Kraft der fernen Monumente wahr. Noch nie hat er gesehen, dass die einfache Zusammenfügung von Steinen einen solchen Glauben und ein solches Freiheitsgefühl vermitteln konnte, und nie hätte er im Grau seiner Heimat ein derartiges leuchtend helles Gesetz für möglich gehalten. Wie eine Insel in der sonstigen Neubaulandschaft erhob sich dieses weiße Architektursujet und leuchtete vertrauensvoll. Doch waren die Häuser nicht zur Gänze weiß, an manchen Stellen traten vielmehr blaue, gelbe und grüne Farben hervor, die ihnen die schöne Direktheit kindlichen Schöpfertums verliehen. »Wann nur wurde das erbaut?«, fragte sich Pruschewski bekümmert. Für ihn war es einfacher, der Wehmut des erloschenen Erdgestirns nachzuhängen. Fremdes, fernes Glück hingegen weckte nur Scham und Ruhelosigkeit. Am liebsten hätte er es gesehen, freilich ohne sich dessen bewusst zu sein, wenn die Welt in einem endlosen, keinerlei Vollendung zustrebenden Bauprozess befangen geblieben wäre, vergleichbar mit seinem eigenen zerstörten Leben. Er starrte noch einmal zu der neuen Stadt hinüber, um sich zu vergewissern, dass er sich nicht getäuscht hatte, und um sich den Anblick einzuprägen, aber die Häuser standen noch immer in strahlender Reinheit da, als umgäbe sie nicht die diesige Trübe der Heimat, sondern eine kühlklare Durchschaubarkeit. Auf dem Rückweg sah Pruschewski viele Frauen auf den Straßen der Stadt. Trotz ihrer Jugend war ihr Gang langsam, sicherlich gingen sie spazieren in Erwartung des sternklaren Abends. Im Morgengrauen erschien in Pruschewskis Büro Tschiklin in Begleitung eines fremden Mannes, der nur mit einer Hose bekleidet war. »Er will zu dir. Er kommt die Särge für sein Dorf holen.« »Was für Särge?« Der von Wind und Kummer hünenhaft aufgetriebene nackte Mensch brauchte einige Zeit, ehe er zu sprechen anfing. Er sinnierte zunächst gesenkten Kopfes angestrengt vor sich hin. Anscheinend hatte er Schwierigkeiten, sich seine eigene Existenz und seine Sorgen ins Gedächtnis zu rufen. Er mochte erschöpft sein, vielleicht aber starb er sein Leben lang stückweise ab. »Die Särge«, brachte er mit heißer, faseriger Stimme hervor, »wir haben sie in die Höhle gestellt, auf Vorrat, und ihr zergrabt jetzt die ganze Schlucht. Gebt die Särge raus.« Tschiklin sagt, in der Tat sei man gestern in Höhe der nördlichen Markierung auf 100 leere Särge gestoßen. Zwei davon habe er mitgenommen für das Mädchen. Der eine sei als künftiges Bett für sie vorgesehen, denn auf die Dauer könne sie ja nicht auf seinem Bauche schlafen. Den anderen habe er ihr geschenkt, damit sie Spielzeug und andere Habseligkeiten darin aufbewahre. Dies wäre sozusagen ihre rote Ecke. »Dann geben Sie den Bauern die übrigen Särge«, antwortete Pruschewski. »Gib uns alle«, sagte der Mann. »Wir haben nicht genug totes Inventar, das Volk will sein Eigentum. Wir haben diese Särge aus eigenen Mitteln anfertigen lassen, ihr dürft sie uns nicht wegnehmen.« »Nein«, sagte Tschiklin, »zwei Särge müssen für unser Kind bleiben. Für euch sind sie sowieso untermaßig.« Der Fremde stand eine Weile grübelnd. Dann lehnte er ab. »Es geht nicht. Worin sollen wir unsere Kinder begraben? Wir haben die Särge genau nach Maß anfertigen lassen. Alle sind gezeichnet, damit man weiß, wer sich in welchen legen muss. Wir sind bloß noch am Leben, weil für jeden schon der Sarg bereitsteht. Er ist jetzt unsere ganze Hofwirtschaft. Ehe wir die Särge in die Höhle geschafft haben, hat jeder schon zur Probe in seinem gelegen.« Der Bauer mit den gelben Augen, der schon seit einiger Zeit in der Baugrubenbaracke lebte, kam eilends ins Büro. »Jelisej«, wandte er sich an den Halbnackten, »ich habe sie mit Stricken zu einer Fuhre zusammengekoppelt. Wir schleppen sie ab, noch ist der trockene Witterung.« »Zwei Särge hast du dir durch die Lappen gehen lassen«, bemerkte Jelisej. »Und in was für eine Bretterkiste willst du dich nun legen?« »Ich, Jelisej Savitsch, will mich unter einem mächtigen Baum und einem rauschenden Ahorn auf meinem eigenen Hof zur Ruhe legen. Ich habe mir schon ein Loch gegraben, unter einer Wurzel durch. Wenn ich tot bin, steigt mein Blut als Saft in den Stamm bis hoch hinauf. Oder meinst du, mein Blut ist zu dünn geworden und wird dem Baum nicht schmecken?« Der Halbnackte stand wie empfindungslos und gab keine Antwort. Dann folgte er, ohne auf den steinigen Weg und den schneidenden Morgenrotwind zu achten, dem Bauern zu den Särgen. Tschiklin ging hinterdrein, vor sich Jeliseys Rücken, der mit einer regelrechten Bodenschicht aus Schmutz und einem wolligen Schutzfell überzogen war. Manchmal blieb Jelisej stehen und sah mit schläfrig leeren Augen in den weiten Raum, als erinnere er sich an längst Entschwundenes oder suche ein verstecktes, düstere Ruhe verheißendes Lebenslos. Doch die Heimat blieb verschollen, und er senkte die ermüdeten Augen. Die Särge standen in langer Kette auf einer trockenen Anhöhe am Rande der Baugrube. Der Bauer, der in der Baracke gelebt hatte, war froh, dass sich die Särge angefunden hatten und dass Jelisej endlich gekommen war. Er hatte inzwischen an den Kopf- und Fußenden Löcher in die Särge gebohrt und sie aneinander geseilt. Jelisej nahm das aus dem vordersten Sarg heraushängende Seil über die Schulter und zog die ganze hölzerne Fracht wie ein Treidler über das trockene Lebensmeer. Tschiklin und das Artel sahen ohne einzugreifen zu, und noch lange starrten sie auf die von den leeren Särgen in die Erde gepflügte Spur. »Onkel, waren das Burschnis?« fragte das Mädchen, das sich an Tschiklin hielt. »Nein, Töchterchen«, antwortete Tschiklin, »sie wohnen in Strohkarten, säen und ernten und teilen ihr Brot mit uns.« Das Mädchen schaute zu den alten Gesichtern auf. »Aber wozu brauchen sie dann Särge? Sterben müssen nur die Burschnis, aber nicht die Armen.« Die Erdarbeiter schwiegen, vergeblich nach Argumenten suchend. »Und der eine war nackt«, sagte das Mädchen. »Die Kleider nimmt man immer denen weg, um die es nicht schade ist, damit sie übrig bleiben. Meine Mama liegt auch nackt da.« »Du hast recht, Töchterchen. Sogar hundertprozentig«, entschied Safronow. »Die beiden hier waren Kulaken.« »Dann schlag sie tot«, sagte das Mädchen. »Das ist nicht gestattet, Töchterchen. Zwei Einzelpersonen sind noch keine Klasse.« »Es war einer und noch einer«, zählte das Mädchen. »Trotzdem, zusammengenommen waren es wenige«, bedauerte Safronow. »Laut Plenum sind wir verpflichtet, sie als ganze Klasse zu liquidieren, damit das Proletariat und die Dorfarmut verwaist dastehen ohne ihre Feinde.« »Und wen habt ihr dann noch?« »Wir haben Aufgaben und die harte Linie weiterer Maßnahmen, verstehst du?« »Ja«, antwortete das Mädchen, »das bedeutet, die schlechten Menschen müssen alle totgeschlagen werden, denn Gute gibt es nur wenig.« »Du bist schon durch und durch eine Klassengeneration«, freute sich Safronow. »Haarscharf erkennst du die Beziehungen, obwohl du noch im minderjährigen Alter bist. Der Monarchismus nahm sich die Menschen unbesehen für seinen Krieg. Uns aber ist nur eine einzige Klasse teuer, und auch die werden wir demnächst von bewusstseinsschwachen Elementen säubern. Vom Abschaum«, erriet das Kind sofort, »dann bleiben nur noch die Allerobersten übrig. Meine Mama hat immer gesagt, sie gehört zum Abschaum, weil sie noch lebt, aber jetzt ist sie tot und gut geworden, nicht wahr?« »Ja, das stimmt«, sagte Tschiklin. Dem Mädchen fiel ein, dass jetzt die Mutter in der Dunkelheit allein war und sie begann, ohne sich weiter um die anderen zu kümmern, im Sand zu spielen. Doch sie spielte nicht wirklich, sondern vollführte nur abwesende Handbewegungen und dachte über etwas nach. Die Arbeiter beugten sich zu ihr hinab und fragten: »Was hast du?« »Nichts«, sagte das Mädchen, ohne hochzublicken. »Bei euch ist es nicht schön. Ihr habt mich nicht gern. Heute Nacht, wenn ihr schlaft, verhaue ich euch.« Die Arbeiter warfen einander stolze Blicke zu, und jeder hätte am liebsten das Kind auf den Arm genommen und gedrückt, um den warmen Körper zu fühlen, von dem die Vernunft und der Liebreiz zarten Lebens ausgingen. Allein Wostschew stand müde und traurig da, mechanisch ins Weite schauend. Er wusste nach wie vor nicht, ob das allgemeine Dasein etwas Besonderes enthielt. Niemand konnte ihm das Weltstatut hersagen, und von den Ereignissen auf der Erdoberfläche ließ er sich nicht blenden. Er ging leise davon ins freie Feld hinaus und legte sich nieder, zufrieden, dass er nicht länger an irrsinnigen Vorgängen beteiligt war. Später traf er auf die Spur, welche die beiden Bauern hinterlassen hatten, als sie die Särge über die Erde schleiften. Sie reichte weit bis hinter den Horizont, wo das Land der gebeugten, von Kletten umwucherten Flechtzäune begann. Vielleicht gab es dort stille, warme Höfe, vielleicht auch stand einsam im Wegewind ein Arme-Leute-Kolchos, darin ein Haufen totes Inventar. Wostschew begab sich dorthin, in der Gangart eines automatisch aus den Reihen ausgeschiedenen Menschen, ohne sich darüber klar zu werden, dass es nur an der mangelhaften Kulturarbeit in der Baracke lag, wenn er keinen Wert mehr auf den Bau des Zukunftshauses legte. Trotz der völlig ausreichenden Sonnenhelligkeit fühlte er sich unwohl, zumal die Gräser trüben Atemdunst und stickige Gerüche verströmten. Wostschew sah sich um. Über dem gesamten Raum lagerte der Brodem des Lebens und ließ alles in schläfrig schwüler Undurchsichtigkeit versinken. Müde nahm das auf der Welt Ausharren seinen Fortgang, als wäre alles Lebende irgendwo inmitten von Zeit und Bewegung stehen geblieben. Der Anfang war von allen vergessen und niemand kannte das Ende, nur die Richtung als solche blieb. Und Wostschew schlug einen offenen Weg ein. Kaslow besuchte die Baugrube in einem Automobil, das von Paschkin eigenhändig chauffiert wurde. Kaslow trug einen hellgrauen Anzug mit Weste, im Gesicht war er infolge permanenter Beschwingtheit rundlicher geworden, hat er doch gelernt, die Proletenmassen über alles zu lieben. Seine Antworten an die Werktätigen leitete er mit den vielsagenden Worten ein »Na wunderbar, na herrlich«, um erst danach fortzufahren. Sich selbst raunte er jedoch zu: »Wo sind Sie jetzt, verfluchte Faschistin?« und was dergleichen Kurzlosungen mehr waren. Erst heute Morgen hatte Kaslow seine Liebe zu einer mittleren Dame liquidiert, als Gefühl. Vergebens hatte sie ihm in zahllosen Briefen offenbart, wie sehr sie ihn vergöttere. Kaslow schwieg sich in Anbetracht gesellschaftlicher Überlastung aus, verzichtete von vornherein auf die Beschlagnahme ihrer Liebesglut, weil er eine Frau von edlerem, das heißt gesellschaftlich aktiverem Typus suchte. Als er nun gar in der Zeitung las, die Post sei überlastet und könne daher ihre Aufgaben nur unzureichend erfüllen, beschloss er, diesen Sektor des sozialistischen Aufbaus dadurch zu festigen, dass er das Briefeschreiben der besagten Dame unterband. Er schickte eine letzte Karte, in der er sich bilanzierend jeglicher Liebesverantwortung entzog. Wo einst ein Tisch mit Speisen war, steht jetzt ein Sarg. Kaslow. Diese Gedichtzeilen hat er gerade gelesen und sich sogleich gemerkt. Überhaupt las er jeden Morgen, kaum erwacht, im Bett Bücher, und wenn er sich alles Wissenswerte, Formulierungen, Losungen, Verse, Vermächtnisse, Weisheitssprüche aller Art, die Thesen der amtlichen Dokumente und Resolutionen, Liedstrophen und dergleichen mehr eingeprägt hatte, besuchte er der Reihe nach Organe und Organisationen, wo man ihn als gesellschaftlich aktive Kraft kannte und respektierte. Dort schüchterte Kaslow die ohnehin schon eingeschüchterten Angestellten mit seiner wissenschaftlichen Erudition, seinem weiten Horizont und seiner ideologischen Sattelfestigkeit ein. Auf diese Weise verschaffte er sich zusätzlich zu seiner Erste-Klasse-Rente Lebensmittelnaturalien. So betrat er zum Beispiel einen Konsumladen und ließ, ohne sich von der Stelle zu rühren, den Leiter kommen. »Na wunderbar, na herrlich«, sagte er, »aber Ihrem Konsum fehlt, wie man so sagt, das sowjetische Gepräge. Er ist reiner Rochdalismus. Mit anderen Worten, Sie sind kein Meilenstein auf der Landstraße zum Sozialismus. »Ich kann mir noch kein rechtes Bild von Ihnen machen, Bürger«, antwortete der Ladenchef bescheiden. »Da haben wir es wieder. Passiv, wie er war, bat er den Himmel nicht um Segen, sondern um täglich Brot, und zwar Roggenbrot. Na, wunderbar, na herrlich«, fügte Kaslow noch hinzu und verließ entrüstet den Laden. Eine Woche später war er Vorsitzender des Konsumladenkomitees. Natürlich wusste er nichts davon, dass er diesen Posten auf Antrag des Ladenchefs erhielt, für den weniger die Wut der Massen als die Gefährlichkeit der Wütenden von Interesse war. Kaslow stieg aus dem Auto und betrat mit weiser Miene das Wirkungsfeld des Aufbauwerkes, um einen Überblick über das Arbeitstempo zu gewinnen. Das heißt, er stellte sich an den Rand der Baugrube. Für die in unmittelbarer Nähe befindlichen Arbeiter fand er die Worte: »Seid keine Opportunisten der Praxis!« Während der Mittagspause machte Paschkin den Arbeitern die Mitteilung, dass sich die Schicht der armen Bauern schmerzlich nach dem Kolchos sehne, weshalb es notwendig sei, die Elite der Arbeiterklasse dorthin zu werfen und den Klassenkampf gegen die dorfkapitalistischen Bremsklötze zu eröffnen. »Höchste Zeit, die wohlhabenden Parasiten auszumerzen«, meinte Safronow. »Wir spüren die lodernde Glut des Klassenkampfes nicht mehr, und ohne Feuer geht es nicht. Woran sonst sollen sich die aktiven Kräfte wärmen?« Das Artel beauftragte Safronow und Kaslow, ins nächste Dorf zu gehen, damit die armen Bauern im Sozialismus nicht verwaist dastünden oder sich als Einzelgauner in ihren Winkeln verkröchen. Jartschew kam mit Nastja auf seinem Karren angerollt und sagte zu Paschkin: »Beachte den Sozialismus in diesem Leib, der nackt und bloß ist. Verbeuge dich, Halunke, vor ihren Knochen, von denen du den Speck genagt hast.« »Genauso ist es«, bemerkte das Mädchen. Auch Safronow gab seine diesbezügliche Meinung kund. »Genosse Paschkin, halte schriftlich fest, Nastja ist für uns das Unterpfand der Zukunft.« Paschkin zog sein Notizbuch und machte darin einen Punkt. Am Abend bereitete Nastja Safronow ein separates Lager und setzte sich zu ihm, um ihm Gesellschaft zu leisten. Safronow hatte sie darum gebeten, da sie in der Baracke die einzige Vertreterin weiblicher Barmherzigkeit sei. Später legte sie sich in Safronows leeres Bett, und erst als sie es angewärmt hatte, ging sie wieder zu Tschiklin, um auf seinem Bauch zu schlafen. Früher, vor langer, langer Zeit, musste sie immer das Bett der Mutter anwärmen, bevor sich der Stiefvater hineinlegte.